Erster das zweite Los war für den Stamm Simeon. Ihr Land war mitten im Land von Juda. Zweiter sie bekamen diese Städte, Beerseba und Molada. Dritter auch Hazar-Schual, Bala und Ezem gehörten dazu. Vierter dazu kamen Eltolad, Betul und Horma. Fünfter auch Ziklag, Beth-Markabot und Hazar-Susa waren dabei. Sechster Beth-Laboth und Sharon waren auch ihre Städte. Es waren 13 Städte mit Dörfern. Siebter in Rimmen, Ether und Aschan waren 4 Städte mit Dörfern. Achter alle Dörfer bis nach Balat-Bir gehörten dazu. Das war das Land für den Stamm Simeon. Neunter das Land von Simeon kam aus dem Teil von Juda. Der Teil von Juda war zu groß für sie. Zehnter das dritte Los war für den Stamm Sebulon. Ihr Land ging bis nach Sarit. Elfter die Grenze ging im Westen nach Marela. Sie ging an Dabbeschet und an den Bach vorbei. Zwölfter im Osten ging die Grenze von Sarit nach Kislutabor. Dann ging sie nach Dabarat und Jafir. 13. Von dort ging sie weiter nach Osten nach Gathhefer. Dann ging sie nach Rimmen und Neer. 14. Die Grenze drehte sich im Norden nach Hanaton. Sie endete im Tal Yiftach-El. 15. Katat, Naalal, Shimron, Yidala und Bethlehem waren dabei. Es waren 12 Städte mit Dörfern. 16. Das war das Land für den Stamm Sebulon. Das waren ihre Städte und Dörfer. 17. Das vierte Los war für den Stamm Issachar. 18. Ihr Land hatte die Städte Jezreel, Kesolo und Schunem. 19. Auch Haf-Arayim, Shion und Anaharat gehörten dazu. 20. Rabbet, Kishjon und Ebetz waren auch dabei. 21. Rimet, Enganim, Enhada und Beth-Pazes gehörten ihnen. 22. Die Grenze ging bis Tabor und Beth-Shemes. Sie endete am Jordan. Es waren 16 Städte. 23. Das war das Land für den Stamm Issachar. Das waren ihre Städte und Dörfer. 24. Das fünfte Los war für den Stamm Asser. 25. Ihr Land hatte die Städte Helkat, Hali, Beten und Achschaf. 26. Alamelech, Amad und Mishal gehörten auch dazu. Die Grenze ging bis zum Berg Karmel. 27. Die Grenze ging nach Osten nach Beth-Dagon. Sie ging bis Sebulon und zum Tal Yiftach-El. 28. Ebron, Rehob, Hamon und Kana gehörten dazu. Es ging bis zur Stadt Sidon. 29. Die Grenze ging zurück nach Rama und Tyrus. Dann ging sie nach Hosa und zum Meer. 30. Akko, Afek und Rehob waren dabei. Es waren 22 Städte mit Dörfern. 31. Das war das Land für den Stamm Asser. Das waren ihre Städte und Dörfer. 32. Das sechste Los war für den Stamm Naphtali. 33. Ihre Grenze fing bei Helef an. Sie ging bis Lakum und endete am Jordan. 34. Im Westen ging die Grenze nach Asnotabor. Sie ging an Sebulon, Asser und Juda vorbei. 35. Die festen Städte waren Zidim, Zer, Hamad und Rakat. Auch Kinneret war dabei. 36. Adama, Rama und Hazor gehörten auch dazu. 37. Kedesh, Edrei und Enhazor waren ihre Städte. 38. Jireon, Michdal-El, Horem, Bethanat und Beth-Shemes waren dabei. Es waren 19 Städte. 39. Das war das Land für den Stamm Naphtali. Das waren ihre Städte und Dörfer. 40. Das siebente Los war für den Stamm Dan, 41. Ihr Land hatte die Städte Zorea, Eshtaol und Iershemes. 42. Schalabin, Ayalon und Jitla gehörten auch dazu. 43. Ilon, Timna und Ekron waren ihre Städte. 44. Elteke, Gibbeton und Balat gehörten ihnen auch. 45. Jehud, Beneberak und Gadremmen waren dabei. 46. Iakon und Rakon gehörten dazu. Das Land war nah bei Jafo. 47. Der Stamm denn verlor sein Land. Sie kämpften gegen die Stadt Leshem. Sie bauten die Stadt neu. 48. Das war das Land für den Stamm denn. Das waren ihre Städte und Dörfer. 49. Die Israeliten waren mit dem Teilen fertig. Dann gaben sie Josua auch ein Stück Land. 50. Gott sagte es so. Josua bekam die Stadt Timnath-Serach. Er baute die Stadt auf und wohnte dort. 51. Eliasar, Josua und die Chefs teilten das Land auf. Sie machten das in Silo vor Gott.